الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى أما بعد. Das ist der dritte Teil von der Erklärung von Al-Aqidah al-Wasitiyah von Al-Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Bidhn Allah Azza wa Jal, bevor wir in die Erklärung eingehen, müssen wir noch einleitende Fragen machen, die sehr, sehr wichtig sind für uns, damit wir inshallah ta'ala ein richtiges Verständnis haben von dieser Aqidah. Und wie gesagt, Al-Aqidah al-Wasitiyah ist die Aqidah von den Muslimen, von Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, und ist nicht begrenzt auf die Stadt Al-Wasit, tayyib, wie wir erklärt haben letztes Mal. Deswegen ist es wichtig, dass man Vortrag Teil für Teil anhört. Also jetzt nicht Teil 1 auslässt, dann Teil 3 hört und dann wieder Teil 5. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, die erste Frage, die wir uns stellen, ist: Wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Und was bedeutet das Wort Allah, also der Name Allah, Lafzul Jalala? Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Herr, der einzige wahre Ilah und der alleinige Besitzer der absoluten Vollkommenheiten bezüglich des Wesens, der Eigenschaften und die Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Er ist Allah, außer dem es keinen wahren Ilah gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Alabama, der Barmherzige. Er ist Allah, außerdem es keinen wahren Ilah gibt, der König, Al-Quddus, As-Salam, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze, Subhana, über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Es hält ihn frei von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten, alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Also alles preist ihn. Er ist der Allmächtige, der Allweise. Allah Azzawajal sagt, hier ist Al-Quddus. Und Al-Quddus ist, wie es erklärt worden ist, Allah, der von allem, was ihm bezüglich seines Wesens, seiner Namen, seiner Eigenschaften und seiner Taten an Negativen zugeschrieben wird, reingehalten wird. Also er ist frei von negativen Eigenschaften, von negativen Namen. Egal, ob es jetzt seinen Namen oder seine Eigenschaften, seine Taten oder sein Wesen an sich, subhanahu wa ta'ala, betrifft. Und As-Salam ist der eine, der von Unvollkommenheiten, Mangelhaftigkeiten und Fehlern absolut frei ist. Er ist der Besitzer der absoluten Vollkommenheit. Das ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Wort Allah stammt aus dem Wort Al-Ilah in der Sprache. Ja? Das ist die Meinung von wem? Von Abdullah ibn Abbas. Und Al-Ilah ist derjenige, der mit Liebe, Ehrung, Furcht und Begehren die Ibadah gewidmet wird. Also wenn man sagt Al-Ilah, dann meint man Al-Ma'bud, also derjenige, der angebetet wird. Wenn man sagt Al-Ilah, dann bezieht sich das auf Allah. Oder Al-Ilah, der angebetet wird, kann ein Mensch sein, kann ein Stein sein, kann sogar so sein, dass du dich selbst anbetest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Hast du nicht gesehen, der seine Laune zu seinem Ilah genommen hat, zu seinem Gott? Wie? Er hat sich seiner Laune unterworfen, vollkommen. Egal, was sie ihm gebietet, er macht. Er zeigt kein Interesse an das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, sondern er betet sich selbst an. Und andere beten ihre Frauen an. Andere beten ihr Geld an und so weiter. Dazu mehr später bi idhnillahi azza wa jal. Und wenn wir lesen, dann sagen wir hier Lafzul Jalala. Da steht Allah, yani Lafzul Jalala. Wir sagen nicht Allah ist hier, wenn wir lesen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Tayyib, jetzt kommt etwas Wichtiges. Welche Mittel führen zur Existenz Allahs? Dass man Allah azza wa jal Existenz erkennt, barakallahu fikum. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Nämlich die erste ist die Fitra. Die Fitra. Zweite ist der Aql. Drittens ist Ash-Shar'a. Und viertens sind die Sinneswahrnehmungsbeweise. Inshallah, wir gehen auf alle kurz ein. Erstens, Al-Fitra ist die natürliche Veranlagung, auf der uns unser Schöpfer so erschaffen hat. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: ما من مولود illa yuladu ala al-fitra. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Kind wird ohne die Fitra geboren. Also jeder wird auf die Fitra geboren. Dass sie erkennen, dass sie einen Schöpfer haben. Dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden, einen Christen oder einen Majusi, einen Feueranbeter. Das heißt, der Mensch wird so geboren, dass er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert und dass es sein Schöpfer ist. Und dazu braucht er nicht sozusagen eine bestimmte Erziehung, um das zu erkennen. Nicht nur der Mensch ist so erschaffen worden, sondern auch die Tiere, die Dschinn und alles andere. Und der Islam, die Religion, die Urteile und so, ist die Vervollständigung der Fitra. Die Verstand? Nein. Zweiter ist der Aql. Und Aql, das ist der Verstand. Der Verstand sollte eigentlich dazu dienen, dass du dazu kommst, dass es einen Schöpfer gibt, dass du die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, betrachtest. Und dazu kommst, dass es einen Schöpfer gibt nach diesem tiefen Nachdenken. Wenn du siehst, es gibt eine Schöpfung, dann muss es zwangsweise einen Schöpfer geben, oder nicht? Wenn du siehst, wie perfekt die Himmel und die Erde erschaffen ist und du selber und welches System in dir ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَفِي أَنفُسِكُمْ آيَاتٍ. In euch selber sind Zeichen, wenn du dich betrachtest. Betrachtet ihr das nicht? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Sind sie denn einfach so erschaffen, ohne nichts? Oder sind sogar selbst sie die Schöpfer? In Surat At-Tur. Wenn man zum Beispiel heute sagen würde, ein Flugzeug, eine Boeing 747, die steht einfach da. Man sagt, sie ist einfach von nichts gekommen. Oder ein Stein wurde geworfen und daraus ist dann ein Flugzeug entstanden. Dann würde jeder Mensch sagen, diese Person ist verrückt. Dieses Flugzeug, es muss Leute geben, die dieses Flugzeug hergestellt haben, oder nicht? Ingenieure. Und die müssen dieses Wissen haben. Und dann braucht man diese Teile und dann muss man das zusammenführen und so weiter, alles berechnen. Also hinter diesem Hergestellten gibt es einen Hersteller, richtig oder nicht? Und die Leute erklären dich für verrückt, wenn du sagst, dieses ist einfach so. Aber sie wundern sich nicht über die Himmel und die Erden und was dazwischen ist. Wie ein Wüstenaraber gefragt worden ist, wie hast du deinen Herrn erkannt? Er sagte, ich habe meinen Herrn erkannt, indem ich die Himmel und die Erde und alles betrachtet habe. Ich habe in der Wüste gesehen, dass dort ein Abdruck von Schafe war. Und ich wusste, hier war ein Schaf. Und wenn ich diesen Spuren folge, werde ich zu diesem Schaf gelangen. Weil er sieht diese Abdrücke. Und dann habe ich nachgedacht. Ich habe die Himmel und die Erde und die Berge und das dazwischen gesehen. Und habe oder bin zu dem Entschluss gekommen, dass diese Himmel und Erde und Geschöpfe einen Schöpfer haben müssen. Verstehst du? Allah sagt, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sind sie ohne nichts erschaffen worden, ohne Schöpfer, ohne gar nichts? Oder sind sogar sie die Schöpfer? Naam. So, der Aql ist eigentlich da, dass er erkennt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden ist, seine Ahkam, seine Urteile versteht und danach handelt. Und der Aql, der Verstand, ist erst gesund und richtig, wenn er sich Allah unterwirft. Allah subhanahu wa ta'ala spricht dem Verstand oft an. Allah sagt, denken Sie nicht nach oder bedenken Sie nicht. Und hier ist sehr, sehr wichtig und eine Regel der Salaf, rahimahumullah. Sie sagen, der Beweis geht vor dem Aql. Und der Aql und der Beweis können sich nie widersprechen, außer der Aql ist krank. Der dritte Punkt, wie man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, ist durch den Koran und die Sunnah. Das heißt, durch die Offenbarung können wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, wie er ist, weil er sich beschreibt, und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und darauf werden wir insha'Allah ta'ala später tiefer eingehen. Und viertens, das sind durch die Sinneswahrnehmungsbeweise. Beispiel, durch die Erhörung des Bittgebetes. Du erkennst Allah Azzawajals Existenz wie? Indem du schaust, dass es manche Leute gibt, die machen Bittgebete und kurz darauf tritt das ein, was sie erwünscht haben. Das ist ein Zeichen, dass es einen Schöpfer gibt. Richtig oder nicht? Naam. Zweite Sache sind die Zeichen der Propheten, die Wunder der Propheten. Dass zum Beispiel Musa alayhi salatu wassalam mit diesen Wundern kam. Zum Beispiel, dass Allah zu Musa sagt, schlag mit deinem Stock und dann hat sich das Meer gespalten. Oder Isa alayhi salam, Isas Aussage, und ich werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Mit wem? Welche Erlaubnis? Mit Allah. Das sind Wunder, damit die Menschen sehen, das ist etwas, was ein Mensch nicht kann. Und er ihnen klar macht, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Er stärkt dadurch die Gesandten und weckt dadurch die Unachtsamen auf und stärkt dadurch die Gläubigen. Na'am. Und auch Zeichen von Rasul sallallahu alaihi wasallam, und sie sind viel. Aber eines davon ist, dass der Mond sich gespalten hat, oder nicht? Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Stunde ist nah und der Mond hat sich gespalten. Auf jeden Fall, wir haben jetzt erklärt auf Kurzfassung, wie man Allah subhanahu wa ta'alas Existenz oder Allah erkennt. Wir haben gesagt, einmal durch die Fitra, einmal durch den Verstand, einmal durch die Scharia, und wir haben gesagt, viertens durch die Sinneswahrnehmungsbeweise. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.